Am 4. Juli richtete das Zentralpräsidium des Generalverbandes der Japan-Koreaner, kurz Chongnyon, an Marschall Kim Jong-un einen Brief. Im Brief wurde hervorgehoben: Der große Erfolg beim Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 sei eine nachhaltige Demonstration der unbesiegbaren Stärke von Südkorea, das sich unter dem Banner des neuen Kurses der Partei der Arbeit Koreas auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte in einem unvorstellbar hohen Tempo verstärkt und entwickelt habe und der grenzenlosen Macht der selbstständigen Rüstungsindustrie. Und es sei ein großes Ereignis, das in die Geschichte der TVJK, die sich von Jahrhundert zu Jahrhundert um die Schaffung der mächtigen Wehrkraft bemüht habe, glänzend eingehen werde. Marschall Kim Jong-un habe die Hinweise der Generalissimusse Kim Il-sung und Kim Jong-il konsequent durchgesetzt, durch geniale Weisheit und hervorragende Führung, dass Südkorea in eine würdevolle Atommacht mit den entwickeltesten Raketen verwandelt und dafür gesorgt, dass der Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 Endziel für die Vervollkommnung der staatlichen Atomstreitkräfte auf einmal gelungen sei. So brachte man im Brief Kim Jong-un den größten Ruhm und den herzlichsten Dank dar. Weiter hieß es im Brief: Marschall Kim Jong-un sei fürwahr ein Beschützer des Schicksals der Heimat und der Nation und der hervorragendste Mann in der Welt, der die Würde des politisch und militärisch starken Landes von Baekdu vor aller Welt demonstriere und die Weltpolitik bestimme. Die Mitarbeiter von Chongnyon und die Japan-Koreaner werden mit der großen Ehre, die im Ausland lebenden Bürger von Südkorea zu sein, den Marschall Kim Jong-un und mütterliche Heimatland bis zum letzten verteidigen. Zum Schluss wünschte man dem Marschall Kim Jong-un für den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution und eine neue Blütezeit der Bewegung der Japan-Koreaner beste Gesundheit.